Now, I've had 3 weeks to speak with you about what I believe on prayer. Ich hatte jetzt bereits 3 Wochen, um euch das weiterzugeben, was ich über Gebet glaube. And I believe that if the teaching was good, und ich glaube, wenn diese Lehre gut war, that you've learned some things. Dann habt ihr auch etwas gelernt. But then I hope that it went from here, aber ich hoffe auch, dass es von hier to here, auch hier gegangen ist, ins Herz. So that it wasn't just a fact that you knew, dass es nicht nur irgendwelche Tatsachen waren, die du jetzt gewusst hast, but something that made a change in your life. Sondern dass auch etwas, eine Veränderung in deinem Leben bewirkt hat. So to start out with this evening, I want to do something a little different. Und um jetzt mit dem heutigen Abend zu beginnen, möchte ich etwas ein klein wenig anders machen. I want to have several of you, if you want to come up here. Und ich möchte jetzt einfach einige von euch vielleicht hier hinaufkommen, wenn ihr wollt. And tell us, what has God shown you that was special to you these last 3 weeks? Und dass ihr mitteilt, was Gott euch gezeigt hat, was für euch besonders war, jetzt diese letzten 3 Wochen. And the very first person I'm just going to ask to come up, and that's Pastor Matt. Und die erste Person, die ich jetzt heraufbitten werde, ist der Pastor Matt. And share with us just a minute, because God has been doing some things in his heart. Und ihr werdet uns ein klein wenig weitergeben, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. And if there's something that someone here other than Matt wishes to say, please come stand right here, just 2 or 3 people, or we won't have any time to teach it all. Und wenn jetzt noch vielleicht jemand etwas sagen möchte, kommen wir gerne hinauf. Vielleicht 2, 3 Leute, es dürfen nicht zu viel sein, dann haben wir nicht mehr Zeit, die übrige Botschaft zu bringen. Please come, Pastor Matt. A few months ago, vor ein paar Monaten, one of my team members on our youth team, geschah es, dass einer meiner Teammitglieder beim Jugenddienst had given me a book from Bill Hybels on prayer. Dass mir diese Person ein Buch gegeben hat von Bill Hybels über Gebet. About 4 months before that, he gave me another book from Bill Hybels. 4 Monate davor hat er mir ein weiteres Buch gegeben gehabt. On leadership. Und da ging es um Leiterschaft. And the book on leadership so changed my life. Und dieses Buch über Leiterschaft hat mein Leben so verwandelt. So when he gave me the second book, so dass als er mir das zweite Buch gab, I'm expecting this to do the same thing. Hatte ich die Erwartung, dass das Gleiche bewirkt würde. And really, I read a lot of books on prayer over the years. Und ich habe schon eine Menge Bücher über Gebet gelesen. But this time I said, Lord, I really want something from this. Aber diesmal habe ich gesagt, Herr, ich möchte wirklich etwas haben hiervon. And I am amazed at what this man's teachings have done for me. Und ich bin erstaunt, was die Lehren dieses Mannes für mich bewirkt haben. Very quickly, in any relationship, because prayer is actually building a relationship. Und in jeder Beziehung, und Gebet ist ja auch dieses Bauen einer Beziehung. They say there are the two greatest things we can give someone else. Die zwei größten Dinge, die wir jemandem schenken können, ist folgendes. Whether it be our spouse or our children or our friends. Ob das nun unsere Ehepartner sind oder unsere Kinder oder Freunde. There's two things. Es gibt zwei Dinge. One of them is our time. Das eine ist unsere Zeit. Because that's not something you can take back. Denn das kann man nicht wieder zurücknehmen. You cannot buy it. Du kannst es auch nicht kaufen. The other thing is, das andere ist, is our full attention. Unsere volle Aufmerksamkeit. On that person. Unsere volle Aufmerksamkeit. Now, think about this. God gives us his full attention when we pray. Er schenkt uns seine volle Aufmerksamkeit, wenn wir beten. And we show something very special to God, that we really care about him and our relationship to him, when we give our full attention. Und wir zeigen ihm auch etwas Besonderes, wenn wir ihm unsere volle Aufmerksamkeit schenken. And like Jesus said, listen, in John, I believe it was John 10. Ich glaube, in Johannes 10 sagt Jesus. He says, I no longer call you servants, I call you friends. Ich nenne euch nicht mehr länger Sklaven oder Knechte, ich nenne euch Freunde. And then when we're praying to God, wenn wir zu Gott beten, we're praying to our friend. Dann beten wir zu unserem Freund. And the other thing that really blessed me so das much from this andere, book, was mich so sehr gesegnet hat, was that God, prayer is not a gift. Gebet ist keine Gabe. Prayer is a skill. Gebet ist eine Kunstfertigkeit, die ich ausübe. And it's just like exercise. Die muss ich üben. Or we practice it something, we become good at it. Das ist so, wie wenn ich etwas immer wieder übe, dann werde ich immer besser daran. Every one of us can practice the art of prayer and we become skilled in it. Jeder von uns kann sich im Gebet üben und darin sehr gut werden. But one of the things he brings out is the importance of having a balanced prayer life. Was er da herausstellt, ist, dass es sehr wichtig ist, ein ausbalanciertes Gebetsleben zu haben. Because God is not this heavenly vending machine. Denn Gott ist nicht so ein himmlischer Automat. You know, we press the button. God, this is what I want. Punch. You know? Gott, das möchte ich gerne haben. Wo ist der Knopf? Hier. And it doesn't come out. What do? We kick the machine. Come on. Get on. Und es kommt nicht raus, dann haben wir einmal gegen. That's not how who God is. Und so ist Gott nicht. But just like when we exercise, the most important thing is to be balanced in our exercise. Und das Wichtigste ist, dass wir da ausbalanciert sind. And to be balanced in our prayer life also. In unserer Übung, aber auch in unserem Gebetsleben. And there's four things that he brings out, and I really, it just meant so much to me. Und das sind vier Dinge, die er da speziell herausstellt, und die bedeuten so viel für mich. And it's basically the acronym ACTS, A-C-T-S. Und das lässt sich einfach wiedergeben mit der Abkürzung für die Apostelgeschichte oder Acts im Englischen. And if you look at the Lord's Prayer, this is what it's based upon. Und wenn du dann das Gebet des Herrn schaust, dann hat das ja auch darin die Grundlage. One of them is adoration. Die Anbetung. The other one is confession. Das andere ist das Bekenntnis. Then thanksgiving. Danksagung. And then supplication. Und dann flehen. So that we don't just rely on coming to God and he's just, you're my need meter, Lord, that's what I want. Und dass wir einfach zu Gott kommen und sagen, ja schau, du bist doch der meine Nöte stillt und hier, das ist das, was ich will. But God is blessed when we come to him as a friend and we realize who he is. Aber Gott ist gesegnet, wenn wir zu ihm kommen als Freund und darin erkennen, wer er wirklich ist. I can't even begin to tell you how in the last 2 months this has just changed my life. Und ich kann euch gar nicht genug sagen, wie das die letzten Monate mein Leben völlig verwandelt hat. And the other thing he has done, or das andere, was er getan he brings hat, in his book that he studied that the greatest men of God all had prayer journals. Und was er auch gesagt hat, dass die größten Männer Gottes alle Gebetstagebücher geführt haben. And so I started this prayer journal. Und so habe ich begonnen, ein Gebetstagebuch zu führen. And it is unbelievable what it's doing for me. Und es ist unglaublich, was da in mir passiert. Because my prayer life is becoming specific. Mein Gebetsleben wird ganz spezifisch. It's becoming balanced. Es wird ganz ausgewogen. But also I know that tomorrow morning, if I fail or screw up tonight or today. Und ich weiß auch, wenn ich vielleicht morgen, wenn ich da irgendwo die ganzen Dinge durcheinander bringe. I'm going to write that down tomorrow morning. Dann werde ich das einfach auch morgen I'm going to confess it to God. Ich werde es Gott bekennen. And you know what that is? That's personal accountability. Wisst ihr, was das ist? Das ist persönliche Rechenschaft. So that every day I'm giving it just to God so I can be forgiven. Jeden Tag, ich gebe Dinge einfach Gott hin, sodass ich Vergebung haben kann. And then the last thing und der letzte Punkt is at the end of writing the prayers down, and it works for me. I mean, if you... Am Ende, wenn ich diese Gebete niedergeschrieben habe, und das funktioniert für mich gut Bill, so. Bill Hybels said this transformed his ministry. Und Bill Hybels sagt, dass das seinen Dienst wirklich verwandelt hat. Saved him years and millions of dollars. Hat ihn Jahre eingespart und Millionen von Dollar. Once he's done adoring God and thanking God and confessing his sins. Und wenn er damit durch ist, dass er Gott angebetet hat, Sünden bekannt hat. Praying for all his needs. Und für all seine Nöte auch gebetet hat. Then he stops. Dann hält er inne. He writes an L on a piece of paper. Schreibt ein L auf ein Blatt Papier. And he circles it. Und er umkreist es. And he says, "Now, Lord, I'm ready to listen to you." Herr, jetzt bin ich bereit, dir zuzuhören. God, I want you to speak to me. Gott, ich will, dass du zu mir sprichst. He said, "God has been speaking to me ever since." Und seitdem. Hat Gott zu mir immer gesprochen. Because prayer is not just us giving everything to God. Denn Gebet ist nicht einfach, dass wir alles Gott einfach hingeben. It's us hearing his voice. Vielmehr ist es doch, dass wir seine Stimme hören. And learning the skill of hearing his voice. Und auch deine Kunstfertigkeit entwickeln, sein Wort zu hören. And very quickly, this just happened yesterday. Und ganz schnell gesprochen, das ist gestern passiert. My wife is going crazy writing her Diplomarbeit. Also meine Frau wird ganz verrückt mit ihrer Diplomarbeit, das ist zu schwer. And I was up early in the morning and I was just praying and I was just fellowshipping with God. Und ich war früh am Morgen schon wach und ich betete, hatte Gemeinschaft mit Gott. Now this doesn't always happen. This is the first time this has happened to me. Und das passiert nicht immer so. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass es so geschehen ist. As I was just quiet, listening to God. Und während ich da still war, vor Gott und ihm zuhörte. I sensed the Holy Spirit say something to me. Da spürte ich, wie der Heilige Geist zu mir sagt. Tell your wife to come to me. Sag deiner Frau, sie soll zu mir kommen. She's been too busy. Sie ist zu geschäftig. And I want to give her something. Ich möchte ihr etwas schenken. And so I was like, nah, I'm not going to say anything. Nah, ich will doch da jetzt nichts sagen. So I wait a few minutes. Ich warte ein paar Minuten. I was just so compelled. Aber ich war dann so gedrängt. And I got up and I said, please, I really believe this is from the Lord, but you need to spend some time with him. Ich sagte ihm nur, bitte, ich glaube, das ist wirklich vom Herrn. He wants to love you, he wants to give you something. Bring ein bisschen Zeit mit Gott. Er möchte dich lieben und er möchte etwas schenken. Amazing thing was, is she did that. She went before the Lord and she opened her Bible. Und sie hat das gemacht. Sie ist vor Gott gegangen und sie hat dann aber auch die Bibel geöffnet. And the promises God gave her were so specific. Und die Verheißungen, die Gott ihr gegeben hat, die waren so spezifisch. This is unbelievable. Das ist unglaublich. And I thought, wow, thank you, Lord. Und ich dachte nur, thank you so much. Danke, vielen Dank, Gott. Because it's important for us not just to pray to God. Denn es ist so wichtig für uns, dass wir nicht einfach nur zu Gott beten, but to learn the skill of hearing His voice. Und dass wir uns darin auch üben, seine Stimme zu hören. To quiet ourselves. Dass wir zur Ruhe kommen. If you want to know the name of this book, because I would recommend it to anybody. Also wenn ihr den Titel des Buches wollt, ich möchte es also jedem empfehlen. The name of it is Too Busy Not to Pray. Aber der Titel ist Zu geschäftig, nicht zu beten. Just very, very good book. It's from Bill Ein Hines. Sehr, sehr gutes Buch. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you, Pastor Matt. Well, one of the dangers that one runs when one asks someone to do a testimony is also, that eine Gefahr, die jemand läuft, wenn er darum bittet, ein Zeugnis zu bekommen, is that they'll cover your material before you get to it. Das könnte passieren, dass sie die Sachen, die du vorbereitet hast, da schon abdecken, bevor du selbst dazu kommst. But because the message is the important thing and not the person giving it. Aber da ja die Botschaft so wichtig ist und nicht die Person, durch die Botschaft kommt. That's okay. Is that okay? I wanted to share a little bit tonight about the promises of God. Ich würde heute Abend gerne einfach über die Verheißung Gottes sprechen. Matt has shared so graphically with us. Pastor Matt hat so anschaulich uns das weitergegeben. That to find God or to find anything out about God. Dass um Gott zu finden oder etwas über Gott herauszufinden. We have to do some seeking. Da müssen wir etwas suchen. You don't walk through the fields and trip over God laying in the grass. Man läuft nicht einfach so durch die Felder und stolpert dann über Gott. You don't go into the refrigerator and open up and there's God in the refrigerator. Man geht nicht einfach zum Kühlschrank und öffnet dann die Tür und sagt, da ist er im Gefrierfach. Meeting with God is rarely an accidental occasion. Also Gott zu treffen ist wirklich eine accidental occasion. Eine nicht zufällige Sache. Most often people who find God in powerful ways also oftmals, wenn Menschen, Gott ganz mächtig erleben, are seeking him with a very strong heart. Dann sucht es ihn mit einem sehr starken Herzenverlangen. They're looking for him either because they want to feel his love to surround them. Sie suchen nach ihm, weil sie seine Liebe suchen, die sie dann umgeben würde. Or perhaps it's a difficult time in their lives. Oder es ist eine schwere Zeit in ihrem Leben. And these things have brought that person. Und diese Dinge haben die Person dann hingebracht zu ihm. To seek after God with their whole heart. So dass die Person von ganzem Herzen nach Gott sucht. We are a people who are not called to an easy seeking of God. Wir sind Leute, die nicht dazu berufen sind, Gott nur eben mal so zu suchen. We must work through a lot of things in our lives and in our thought processes in order to reach out strongly and find God the way we wish. Wir müssen durch viele Dinge selbst durchgehen und auch überwinden, um Gott so zu erreichen, wie wir das gerne möchten. We can't have a double mind about God. Wir können dann nicht eine zwiegespaltene Gesinnung haben über Gott. If we have a thought of God that maybe he's this way, wenn wir einen Gedanken haben, dass wir denken, ja, vielleicht ist Gott so. But maybe he's this way. Naja, vielleicht ist er auch dann anders so. Well, maybe he's this way. Oder vielleicht ist er so. We're called to wrestle with the questions in our lives about God. Wir sind dazu berufen, auch mit den Fragen über Gott zu ringen. Because it's these things that make us seek his face to find the answers. Denn das sind die Dinge, die uns dazu führen, dass wir sein Angesicht suchen, um die Antworten zu erhalten. Some of the things maybe we have to deal with is, can a person be lost once they're saved? Vielleicht eines der Dinge, womit wir uns beschäftigen, ist, kann eine Person verloren gehen, da sie doch eigentlich gerettet ist? Does God know everything? Weiß Gott wirklich alles? Is he all powerful? Ist er tatsächlich allmächtig? And if that's true, how come bad things happen? Wenn das wahr ist, wie können dann diese schlimmen Dinge passieren? So there are some questions that pop up in our lives that we're called to wrestle with and find answers to. Es sind diese Dinge, die da immer wieder auftreten in unserem Leben, wo wir berufen sind, mit ihnen zu ringen und vor Gott einfach die Antworten zu finden. One of the things we're called to wrestle with when we're talking about and thinking about prayer is this one. Einer der Punkte, womit wir auch da uns also abmühen müssen, wenn wir an Gebet denken, ist folgendes. Does God always hear prayer? Hört Gott immer unser Gebet? And does he always answer prayer? Und beantwortet er immer unser Gebet? Now be honest with me. Seid einmal ehrlich mit mir. Have you ever asked that question in your mind? Habt ihr je diese Frage in eurem Gedanken gestellt? Have you ever wanted something or needed something so badly? Habt ihr je etwas so sehr gewollt oder auch gebraucht? That you went to God often, in tears maybe. Dass ihr so oft zu Gott gekommen seid, vielleicht sogar in Tränen. And it seemed like there was no answer. Und es schien so, als gäbe es da keine Antwort. And maybe you felt in your heart, did God hear my prayer? Und vielleicht hast du in deinem Herzen so gefühlt und gedacht, hat Gott mein Gebet gehört? Does he care enough to really answer that prayer? Kümmert sich genug darum, mein Gebet zu beantworten? Kümmert es ihn? If you're at all like me, wenn du so bist wie ich, the answer is yes, you have. Dann ist die Antwort wahrscheinlich ja. Du hast dich sicherlich gefragt. We need to wrestle with this question. Wir müssen mit dieser Frage ringen. Because if our mind and hearts are divided about who God is, denn wenn unser Gedanken und unser Herz da zwiegespalten ist darüber, wer Gott ist, and what his nature is, und wie seine Natur ist, then we will be unable to follow him with our whole hearts. Dann sind wir nicht mehr in der Lage, ihm mit ganzem Herzen zu folgen. Can you see how this works? Könnt ihr das sehen, wie das da zusammenwirkt? So my challenge to you tonight, I'll give you a few scriptures to give you to think about. Meine Herausforderung für euch heute Abend, und ich möchte das mit ein paar Schriftstellen untermauern, ist die. And a few thoughts. Und auch mit ein paar Gedanken. Probably won't answer all of your questions. Vielleicht werden die Gedanken nicht alle Fragen beantworten. But I would encourage you to go before God and resolve this question in your mind. Aber ich möchte euch da ermutigen, dass ihr vor Gott tretet und diese Fragen in euren Gedanken auflöst vor ihm. Because in the scripture, God speaks about prayer this way. Denn in der Schrift spricht Gott über das Gebet in der Weise. Believe you have what you ask for and you will have it. Glaube, dass du das erhalten hast, worum du gebeten hast, und du hast es erhalten. See, within God's kingdom, in Gottes Königreich, the most desired position is to be in a place where we're confident that God is going to answer the prayer. Ist die Position doch am besten, wo wir das Vertrauen haben, dass Gott unser Gebet beantwortet. To a point that we expect momentarily for God to answer that prayer. Und in solch einem Ausmaß, dass wir erwarten, dass jeden Moment dieses Gebet beantwortet. Sort of like when you go to the cabinet and get the doggy treat. Das ist so, wie wenn du da zum Schrank gehst und doggy treat. Die Belohnung für den Hund holst. Yeah. Ja. If you have a dog, you realize the dog never doubts that you're going to give it to him. Also wenn du einen Hund hast, der Hund hat nie einen Zweifel daran, dass du es ihm gibst. And as long as you're by that cabinet, he'll sit right there with his tail wagging. Solange du nur irgendwie in der Nähe des Schrankes bist, wird er da einfach sitzen und mit dem Schwanz wedeln, weil er glaubt, dass du es ihm gibst. And this is the kind of prayer God calls us to. Und das ist die Art von Gebet, wozu Gott uns beruft. Is that we've walked with him and talked with him and wrestled with these difficult questions. Dass wir mit ihm gewandelt sind, dass wir mit ihm gesprochen haben und dass wir mit ihm gerungen haben über diese schwierigen Fragen. To a point where we sit in his lap and comfortably believe that he will answer our prayer. Bis zu dem Grad, dass wir einfach wieder zur Ruhe gekommen sind in seinem Schoß und glauben, dass er unser Gebet beantwortet. I'm going to read a couple of verses and have Axel to read them in German for me. Also ich werde ein paar Verse jetzt lesen. Matthew 22, verses 21 and 22. Matthäus 22, 21 und 22. Kommt sofort. Jesus replied, I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to this fig tree, and a fig tree had just withered and died, but you can also say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet im Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. I'll leave the other verses for later. That's enough to give you the idea of what I want to talk about. How do we take this verse that says, if you have faith and you can just ask God whatever you want and it'll happen? Wie kann man diesen Vers nehmen? Wenn du nur Glauben hast, kannst du Gott bitten, um was du willst, und es wird dir geschehen. Right up to the point of telling a mountain to lift itself up and put itself in the sea. Das geht so weit, dass du sagst, schau, da ist der Berg, erhebe dich und ab ins Meer. Have you done that this week? Habt ihr das vielleicht heute oder diese Woche mal getan? Is this verse true? Ist dieser Vers wahr? Well, we have to believe it's true, don't we? Wir müssen glauben, dass es wahr ist. How do you reconcile this? Wie kann man das versöhnen? I think there is a reconciliation, and it comes in some verses that I want to read to you now. Ich glaube, dass es eine Versöhnung gibt, und ich glaube, dass es in den Versen kommt, die ich euch jetzt vorlesen möchte. John chapter 16. Johannes Kapitel 16. 22-24. Now is your time of grief. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit. But I will see you again, and you will rejoice. And let me go ahead and read it through. Yeah. And no one will take away your joy. In that day you will no longer ask me anything. I tell you the truth, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you shall receive, that your joy may be full. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr dem Vater bitten werdet, in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. And I'm going to just read a short portion from John chapter 15, speaking about vine. I am the vine, you are the branches, if you abide in me. You know these verses, I think. Und dann noch eine kurze Schriftstelle aus Johannes 15. Da geht es zu dem Wein. Ich bin der Weinstock, ihr seid Reben und bleibt in mir, zwischen euch bleibe. I want to read verses 7 and 8. Verse 7 und 8. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. There are two conditions in these verses. Da gibt es zwei Bedingungen in diesen Versen. Now, a condition means that this must be fulfilled in order for God to fulfill the portion we must fulfill in order for God to fulfill his promise to us. Bedingung bedeutet, dass wir etwas erfüllen müssen, auf das Gott von seiner Seite die Verheißung erfüllt. And the two phrases are this. Und die beiden Stellen sind folgende. If you ask anything in my name. Der erste Punkt ist, wenn ihr irgendetwas in meinem Namen bittet. This phrase, in my name, has some very special meanings. Dieser Ausdruck, in meinem Namen, hat eine spezielle Bedeutung. In the particular culture that Jesus was in, in dieser speziellen Kultur, in der sich Jesus ja befand, when someone said, my name, wenn jemand sagte, mein Name, it wasn't just Doug. Es war nicht einfach nur Doug. The personality, the person himself, was contained within that name. Die Persönlichkeit war in dem Namen beinhaltet. It was to a point where when you said someone's name, you were talking about their life, how they lived, what their genealogy was. Das ging so weit, wenn du den Namen einer Person erwähnt hast, dann war darin auch das Leben, der Geschlechtsregister oder der Familienhintergrund angegriffen. You were talking about their beliefs. Man hat dann mit dem Namen auch über die Glaubensanschauung schon Auskunft gegeben. Their character. Ihren Charakter. So when you mentioned a person's name, you were speaking about the person themselves, who they were. Wenn du den Namen einer Person erwähnt hast, dann hast du eigentlich über die Person gesprochen, darüber, wer die Person war. And I believe what Jesus is saying here about asking in my name is this. Und ich glaube, was Jesus hier sagt, wenn er da bittet, dass wir in seinem Namen beten würden. If you understand me and know me well. Wenn du mich verstehst und wenn du mich gut kennst. When you know what my heart is. Wenn du wirklich weißt, wie mein Herz beschaffen ist. Then you're going to ask those very things that please my heart. dann wirst du genau diese Dinge erbitten, die meinem Herzen gefallen tun. And those are the things I so want to answer your prayers for. Und das sind die Dinge, wofür ich so gerne deine Gebete beantworten möchte. The other verse here, it says that if you remain in me and my words remain in you, you ask whatever you will. Der andere Punkt ist, wenn ihr in mir bleibt, Vers 7, und meine Worte in euch bleiben. Can you see with me it's the same principle? Könnt ihr das sehen, das ist das gleiche Prinzip. As we walk with Jesus, so wie wir mit Jesus wandeln, as we let our lives be shaped by his Spirit, so wie wir es zulassen, dass unser Leben von seinem Geist geformt wird, as we learn at his feet, so wie wir zu seinen Füßen von ihm lernen, as Pastor Matt was sharing, wie Pastor Matt das uns weitergegeben hat, then he changes who we are. So verwandelt er, wer wir sind. He changes our perspectives. Er verwendet unsere Perspektiven. He changes our desires. Er verwandelt unsere Verlangen und Wünsche. To a point where we desire nothing more than to be in love with him and to do his will. Wo wir nichts anderes mehr verlangen, als mit ihm total verliebt zu sein und nichts anderes zu tun, als seinen Willen. Now, if you're in that situation, what kind of things are you going to ask for? Wenn du in dieser Situation stehst, um was würdest du Gott bitten? You're going to ask for those very things that God's heart asks for. Du würdest genau um die Dinge bitten, um die Gottes Herz selbst bitten würde. I think it was James in the Epistle of James where it says this. Ich glaube, dass Jakobus in dem Jakobusbrief Folgendes sagt. If we ask anything in accordance with his will, we know we have the answer. Wenn wir um etwas bitten, was in Übereinstimmung mit seinem Willen ist, dann wissen wir, dass wir die Antwort erhalten haben. Now, how does this apply to what we're talking about tonight? Wie lässt sich das jetzt anwenden auf das, worüber wir heute Abend sprechen? When God changes us and makes us into that new creation. Wenn Gott uns verwandelt und uns zu dieser neuen Schöpfung macht. Then there is that strong, deep, abiding desire to see God's kingdom become part of this world. Dann haben wir dieses tiefe Herzensverlangen, dass sein Königreich ein Teil dieser Welt wird. So when he answers our prayers, he does it one of three ways. So dass wenn er jetzt unser Gebet beantwortet, das auf dreierlei Weise sein kann. He says, yes, I'll answer your prayer now. Dass er sagt, ja, ich werde jetzt dein Gebet direkt beantworten. He says, now is not the ripe time to answer that prayer. Wait. Oder er sagt, nein, jetzt ist eigentlich nicht die richtige Zeit, um das Gebet zu beantworten. Bitte warte. Or he says, my son, my daughter. Oder er sagt, mein Sohn, meine Tochter. You need to think this request over again. Du solltest noch einmal dieses Gebetsanliegen überdenken. This is not the best thing for my kingdom. Das ist nicht das Beste für mein Königreich. And because it's not the best thing for my kingdom, it's not the best thing for you. Und weil es nicht das Beste ist für mein Königreich, ist es auch nicht das Beste für dich. So the answer is no. So ist die Antwort nein. Now go back and find my heart and ask again. Aber komm zurück und suche mein Herz und finde die richtige Antwort. So the affirmation I want to leave you with here tonight is, die Zusicherung, die ich euch heute Abend geben möchte, ist die, God always hears prayer. Gott hört immer Gebet. And he always answers prayer. Und er beantwortet auch immer Gebet. The only question is, how does he answer it? Die Frage ist nur, wie er das Gebet beantwortet. And the question for us is, und die Frage für uns ist die, are we willing to take the answer he gives us? Sind wir bereit, auch die Antwort hinzunehmen, die er uns geben mag? God is such a good God. Gott ist so ein guter Gott. He loves us so much that he wants us to be part of his kingdom. Er liebt uns so sehr, dass er möchte, dass wir an seinem Königreich Anteil haben. He wants his son Jesus to live in our hearts. Er möchte, dass sein Sohn Jesus in unserem Herzen lebt. To fill us up with his love and with his grace and his goodness. Und dass er uns ganz ausfüllt mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Güte. He wants to chase away the shadows. Er möchte die Schatten einfach wegjagen. He wants to fill us with a full assurance. Er möchte uns füllen mit einer tiefen Sicherheit und Geborgenheit. That we will live with him forever. Dass wir mit ihm für ewig leben werden. And he wants that living forever to begin right now. Und er möchte, dass dieses ewig Leben hier und jetzt beginnt. You know, we get this idea that forever means it starts when we die or when Jesus comes back. Und wir haben diese Vorstellung, dass dieses ewige Leben vielleicht erst beginnt, wenn wir sterben oder Jesus wiederkommt. Forever begins when you ask Jesus to come into your life and your heart. Für immer beginnt, wenn du Jesus in dein Leben und in dein Herz einlädst. Because you become part of a forever kingdom. Denn ihr werdet ein Teil eines ewigen Königreichs. So not only do you get the life that's in heaven, nicht nur, dass du das Leben erhältst, was ja eigentlich himmlisch ist, which is beyond what we can even think of, und was jenseits dessen ist, was uns nur irgendwie vorstellen können, but we get, begin to experience that life right here, right now. Aber nicht nur das, sondern wir fangen auch an, dieses Leben hier und jetzt auf der Erde zu erleben. One other thing I want to speak about, and that's called faith. Noch ein weiterer Punkt, über den ich reden möchte, ist der Glaube. There are people who believe that faith means, es gibt Menschen, die haben die Ansicht, Glaube bedeutet, if I can just be emotional enough about something, wenn ich denn nur emotional genug sein kann in einer Sache, if I can just convince myself that I can believe this, wenn ich mich nur davon überzeugen kann, dass ich das ja selbst glaube, if I can just make myself get into this state of oh, God's going to do it, God's going to do it, wenn ich mir selbst in diesen Zustand versetzen kann, dass ich da ganz gespannt bin und sage, ja, Gott wird das machen, Gott wird das machen, ja, er macht es schon, that this is what faith is, dass ich dann denke, das wäre Glauben. Scripture has a little different idea of what faith is. Die Schrift hat eine andere Vorstellung da, von was Glauben ist. Hebrews 11, 1 and 2. Hebräer 11, 1 und 2. Now faith is being sure of what we hope for. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. And certain of what we do not see. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Do you see any emotions in there? Könnt ihr irgendwelche Emotionen sehen? Emotions aren't wrong. Emotionen sind nicht verkehrt. But the scriptural definition of faith doesn't say anything about emotions. Aber die schriftgemäße Definition über Glauben, die führt die Emotionen gar nicht an. But it says everything about faith, about trust. Aber das ist doch alles über Vertrauen beschrieben. Faith is being sure of what we hope for. Der Glaube ist ein Sichersein in den Dingen, auf die wir hoffen. And certain of what we don't see. Und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. So it's a matter of us trusting God for what he says. Es ist einfach der Punkt, dass wir Gott für das vertrauen, was er sagt. The Apostle Paul in Romans says this. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, Romans 10, chapter 17, Römer 10, Vers 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Also ist der Glaube aus der Verkündigung. Verkündigung aber durch das Wort Christi. So how do we get faith? Wie bekommen wir nun Glauben? We get faith by believing God's word. Wir bekommen Glauben, indem wir Gottes Wort glauben. Now, strictly, this verse is talking about faith as in the faith that we step into when we accept Jesus into our hearts. Also streng genommen geht es ja um den Glauben, den wir haben, den Moment, wo wir Jesus annehmen und wo er herkommt. But you see, the scripture doesn't differentiate between that faith that allows us to step into the kingdom of God. Aber die Schrift macht keinen Unterschied zwischen dem Glauben, den wir haben müssen, um in das Königreich Gottes einzutreten, and the faith that we use to walk out those things that we commonly believe together. Und dem Glauben, den wir brauchen, um in den Dingen auch zu wandeln, die wir ja gemeinsam glauben. They're one and the same to God. They happen the same way. Die funktionieren auf die gleiche Art und Weise. So it boils back down, or comes back down to this fact. Also lässt sich das auf diesen Punkt konzentrieren. If we want to approach God, wenn wir uns Gott nahen wollen, we approach God by believing in him, dann nahen wir uns Gott, indem wir an ihn glauben, what we know of him right now, und zwar in dem, was wir von ihm jetzt wissen, and believing that he will bring us into new truth in his word. Und wir kommen auch in dem Glauben, dass er uns in eine neue Wahrheit einführen wird in seinem Wort. So that our faith rests upon the foundation of the Word of God. Also, dass unser Glaube auf der Grundlage, dem Fundament des Wortes Gottes ruht. And not whether we feel like we have faith. Nicht darauf beruht, ob wir das Gefühl haben, wir hätten Glauben. When I was born again, als ich wiedergeboren wurde, I don't think I felt a thing other than I didn't feel much of anything. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ich da etwas jetzt besonders gespürt hätte. It was a faith thing. Es war einfach eine Glaubenssache. I understood. Ich habe verstanden. My heart was drawn. Mein Herz war. My heart was drawn to God. War zu Gott hingezogen. And I just simply said, I believe and I want to take into my life what the Word of God says. Und ich sagte einfach, ja, ich glaube und ich möchte in mein Leben hineinnehmen, in mein Herz, was Gottes Wort sagt. It was not an emotional decision. Das war keine emotionale Entscheidung. But there's never been a day in my life that I've doubted the reality of having entered God's kingdom when I did that. Aber es hat seitdem nie einen Tag gegeben, wo ich daran gezweifelt hätte, dass ich in Gottes Reich eingetreten bin, als ich diese Entscheidung traf. Now some people feel emotions. Einige Menschen, sie fühlen dabei Emotionen. And I feel emotions too. Und ich kann auch Emotionen fühlen. But my faith does not depend on what I feel. Aber mein Glaube beruht nicht auf dem, was ich da fühle. My faith depends on what I trust. Mein Glaube beruht auf dem, worauf ich vertraue. It's all about Vertrauen. Da geht es nur, it's all about faith. It's all about faith. Es geht nur um Vertrauen. So when we go to God to pray, und wenn wir jetzt zu Gott kommen, zu beten, we approach him the same way. Dann nahen wir uns in der gleichen Weise. We go to him trusting what his word says. Wir gehen, kommen zu ihm im Vertrauen auf das, was sein Wort sagt. Always saying to God, God, change me. Und wir sagen immer zu Gott, Gott, verwandle mich. Make me to know what you want the best. Lass mich wissen, was du als das Beste für mich erkennst. And then your confidence lies on the word of God and not upon your emotions or what someone has told you. Und dann liegt deine Zuversicht auf dem, was Gottes Wort sagt und nicht, was dir vielleicht deine Emotionen einreden mögen. Let's pray together for a moment. Lass uns gemeinsam beten für einen Moment. Father God, we sometimes feel like the man. Vater Gott, manchmal Sie? We feel like the man wir fühlen uns wie ein Mensch, who said, der gesagt hat, Lord, I believe, help my unbelief. Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. And Lord, we stand tonight needing your help. Und Herr, hier stehen wir und wir brauchen deine Hilfe. We need you to come alongside of us. Wir brauchen dich, dass du an unserer Seite gehst. We need you to change our hearts and minds. Wir brauchen dich, auf dass du unsere Herzen und unsere Gesinnung veränderst. And we ask God that you would move in our hearts. Und Herr, wir bitten dich, dass du dich in unserem Herzen bewegst. Help us to roll away those things that might block us from communicating with you. Hilf uns, dass wir die Dinge abwälzen, die uns daran hindern mögen, mit dir zu kommunizieren. Help us to be people who know your heart. Hilf uns, dass wir Menschen sind, die dein Herz kennen. Help us to be people who can come to you confidently and ask in your name. Hilf uns, dass wir Menschen sind, die mit Zuversicht zu dir kommen und in deinem Namen bitten. And because our foundation is the Word of God, und da auch unsere Grundlage das Wort Gottes ist, we can have confidence, können wir Zuversicht haben, and trust in you, und auf dich vertrauen. Perhaps there's someone here tonight. Vielleicht ist jemand heute Abend hier. What we're talking about doesn't really make a lot of sense to you. Worüber wir da reden, macht irgendwie nicht viel Sinn für dich. But you do feel the reality of it. Und doch spürst du irgendwo, dass deine Wirklichkeit dahinter steht. Perhaps there's an empty spot in your heart. Vielleicht gibt es da einen leeren Fleck in deinem Herzen. And you want that spot filled. Und du möchtest, dass dieser leere Fleck gefüllt wird. Pray with me if you want that. Bitte einfach mit mir, wenn du das möchtest. Lord God, Herr Gott, I'm empty. Ich bin leer. I want you to fill me. Ich möchte, dass du mich füllst. Forgive me of my sins. Vergib mir meine Sünde. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Fill me up. Füll mich. Help me to live a life that's full of you. Hilf mir, ein Leben zu leben, was ganz mit dir gefüllt ist. In Jesus' name. Und darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen.